Dialoge Seite 31, Montesquieu. Der Triumph dieses so gründlich durchdachten Systems, dessen Räderwerk auf tausenderlei Arten zusammengesetzt ist, je nach der Gemütsbeschaffenheit der Völker, auf die es angewendet wird, steht darin, die Ordnung mit der Freiheit, die Beständigkeit mit der Bewegung in Einklang zu bringen und die Gesamtheit der Bürger am politischen Leben teilnehmen zu lassen, unter gleichzeitiger Unterdrückung aller Kundgebungen der Straße.